Zum 68. Gründungstag der DEVJK fanden vom 2. bis zum 4. September in Schweden, Mexiko, Uganda, Finnland, Indonesien, Russland und Indien die Festzusammenkunft, Seminar über die Verdienste, Vortrag, Bücher und Fotoausstellung und Filmvorführung statt. An den Veranstaltungsorten in Mexiko, Uganda und Schweden waren an der Stirnseite die Sonnenporträts der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Die Bücher und Fotos über die Erfolge der koreanischen Armee und des koreanischen Volkes im Kampf um den Aufbau des starken sozialistischen Staates waren an den Veranstaltungsorten ausgestellt. Auf den Filmvorführungen wurden der DEVJK-Film »Mein siegreiches Vaterland« im festen Zusammenschluss gezeigt. Die Redner auf den Veranstaltungen lobpriesen die unsterblichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un um die Entwicklung der DEVJK zum unbesiegbaren politisch, ideologisch und militärisch starken Land. Auf der Veranstaltung in Schweden wurde ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un angenommen.